Kontaktmagie. Nachdem ich irgendwo gelesen hatte, dass etwa 80% aller Krankheiten über die Hände durch Tröpfchen- und Schmierinfektionen übertragen werden, änderte sich mein Leben. Weil ich damals regelmäßig mit dem Zug pendelte, habe ich mir unverzüglich ein antibakterielles Desinfektionsgel für die Hände gekauft. Ich bildete mir ein, dass ich seitdem seltener krank wurde. Das Gel hatte noch einen anderen Effekt. Es machte süchtig. Ich verwendete es zunächst nur, bevor ich ein Sandwich aß. Bald schon im Stundentakt. Und irgendwann ertappte ich mich dabei, wie ich mir auch zu Hause die Finger desinfizierte, bevor ich die Computertastatur berührte. Wäre das so weitergegangen, hätte ich bald das Haus nur noch mit Gummihandschuhen und Mundschutz verlassen. Zum Glück irritierte mich mein Verhalten irgendwann selbst und ich kehrte zu einem überschaubaren Gebrauch von Seife zurück. Das Beispiel zeigt, dass Ekel als Schutzmechanismus so fein eingestellt ist, dass er schnell über das Ziel hinausschießt. Das belegt auch ein klassischer Versuch von Paul Rosin, der seinen Versuchspersonen zwei Gläser hinstellte, die er mit Wasser aus einer Flasche auffüllte. Auf einem der Gläser klebte ein Schild mit der Aufschrift »Gift«. Das andere hatte kein Schild. Rosin bat die Testpersonen, aus einem der Gläser zu trinken. Obwohl die Personen wussten, dass es sich bei beiden um denselben Inhalt handelt, wählten die meisten das Glas ohne Etikett. Der Schutzmechanismus kann sogar so weit über das Ziel hinausschießen, dass er ein Ekeltrauma erzeugt. Zu meiner Schulzeit musste ich mich einmal übergeben, nachdem ich die Königsberger Klopse meiner Großmutter gegessen hatte. Das hatte aber gar nichts mit dem Gericht zu tun. Meine Großmutter stammt aus Königsberg. Niemand kochte bessere Klopse als sie. Vielmehr hatte ich mir in der Schule einen Infekt zugezogen, der mich tagelang ans Bett fesselte. Dennoch hatte irgendetwas in mir eine Verbindung hergestellt. Nach dem Erlebnis konnte ich etwa ein Jahr lang mein Leibgericht nicht mehr essen.